Blick in den Spiegel, doch alles, was ich seh, ist eine Form, ein zerbrechende Fassade. Ich seh mich selbst, ohne es zu sein, noch am Leben, doch der größte Teil von mir ist schon lang. Außerhalb des Kerkers meiner Seele.